Der oberste Führer der Partei des Staates und der Armee Koreas, Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, besichtigte die neu errichtete Taschenfabrik Pyongyang. Ihn begleiteten die verantwortlichen Funktionäre des Setka der Partei der Arbeit Koreas. Kim Jong-un blickte mit einem hellen Lächeln auf das Panorama der Fabrik und sagte dabei lobend, die Parteimitglieder und Werktätigen der Fabriken und Werke der Stadt Pyongyang und des Stadtbezirks Rangnang hätten die Fabrik niedlich und herrlich errichtet. Die Gebäude und die Umwelt der Umgebung seien ganz sauber. Dem Antlitz der Hauptstadt entsprechend sei die Fabrik schön gebaut worden. Er begab sich an mehrere Orte der Fabrik, wie in den Damm für Warenmuster, die Brigaden für Schneiden, Nähen und Verpacken, das Kabinett zur Vermittlung wissenschaftlich-technischer Kenntnisse, die Steuerungszentrale und die Räume für technische Vorbereitung und Designs und informierte sich dabei ausführlich über die Bauarbeiten und die Produktion. Er bemerkte, im Raum für Warenmuster seien verschiedene Schultaschen für Mädchen und Jungen, wie die für Grund-, Mittel- und Oberschüler und Studenten zu sehen. Die Fabrik habe mit den einheimischen Taschenstoffen und Zubehörteilen verschiedene bunte Taschen, die den Hobbys, Geschmäcken und Schönheitsgefühlen der Schulkinder und Studenten entsprechen, ausgezeichnet hergestellt. Alle Produktionsprozesse wie Schneiden, Nähen, Drucken, Textildruck und Anfertigung seien mit den modernen Maschinen und Anlagen einschließlich der Laserschneidemaschine, die mit eigener Kraft und Technik gebaut worden seien, perfekt ausgestattet. Es sei ein großer Erfolg, dass mehr als 95% der Maschinen und Anlagen in der Taschenfabrik Pyongyang einheimisch seien. Als eine komplexe Taschenproduktionsbasis verfüge die Fabrik über die schönen Räume für technische Vorbereitung und Designs. Und es sei ein herrliches, integriertes Produktionssystem geschaffen worden, das den realen Verhältnissen der Fabrik entspreche. Damit die Produktion und betriebswirtschaftliche Verwaltung besser organisiert werden können. Das Lager für Fertigprodukte sei voll von Taschen und im Lager für Rohstoffe seien viele Rohstoffe und Materialien wie Taschenstoffe, Reißverschlüsse und Bänder, die in der Pyongyanger Textilfabrik Pyongyang, der Souvenirfabrik der historischen revolutionären Gedenkstätte Mangyongdae und den weiteren produziert worden seien. All diese bereiteten ihm große Freude. Bei der Errichtung der Taschenfabrik Pyongyang seien der Bau der Maschinen und Anlagen und die technische Ausbildung der Arbeiter gleichzeitig forciert worden. So habe gleich nach dem Bau der Fabrik die Produktion begonnen, bei der große Erfolge erzielt werden. Die Taschenfabrik Pyongyang habe eine überaus wichtige Aufgabe. So stellte Kim Jong-un der Fabrik die Aufgaben. Er wies darauf hin, das Warenetikett originell zu gestalten, durch die Verbesserung der Warenqualität die Waren der Fabrik populär zu machen, schöne Designs zu schaffen, damit verschiedene bunte Taschen aller Sorten hergestellt werden können, die Forschungsarbeit zur Standardisierung der Taschen im Einklang mit den altersmäßigen und körperlichen Besonderheiten zu intensivieren, das Kabinett zur Vermittlung wissenschaftlich-technischer Kenntnisse gut zu verwalten und mit den Maschinen und Anlagen sorgfältig umzugehen. Er sprach voller Freude, die Taschenfabrik Pyongyang, die vor weniger Zeit errichtet worden sei, habe schon viele Taschen hergestellt. Nun könne man den Kindern und Bürgern die Taschen zur Verfügung stellen, die man in einer Fabrik, die mit eigener Kraft gebaut worden sei, mit einheimischen Rohstoffen und Materialien aus eigener Hand produziert habe. Es sei wirklich schön, er habe das Gefühl, als ob er sich in einem Paradies befinde. Er könne den Tag nie vergessen, er meinte voller Genugtuung, es sei nicht einfach, den Kindern die einheimischen Schuluniformen, Hefte, Lehrbücher und qualitätsgerechten Taschen zur Verfügung zu stellen. Obwohl es schwierig sei, fühle er sich sehr froh, weil man eine weitere sinnvolle Tat geleistet habe. Weiter unterstrich er, wenn er an die fröhlich lachenden Kinder denke, die mit den schönen einheimischen Taschen in die Schule gehen würden, werde ihm wohlig zumute. Alle Sachen, die die Kinder nötig hätten, sollten einheimisch hergestellt werden. Erst dann könne man ihnen wahre patriotische Gesinnung beibringen. Die Taschenfabrik Pyongyang sei eine Schatzfabrik. Er habe mit großer Zufriedenheit die Taschenfabrik Pyongyang besichtigt. In der Fabrik seien die Reviere für Erziehung, Produktion und Leben deutlich voneinander getrennt worden. und alle Faktoren seien miteinander harmonisch kombiniert worden. Sowohl die Konstruktion als auch die Bauarbeit seien perfekt und herrlich und gefielen ihm sehr. Er habe darauf hingewiesen, eine moderne Taschenfabrik in jedem Bezirk zu errichten. Die Stadt Pyongyang habe zuallererst das Banner der Durchsetzung der Parteipolitik hoch erhoben. Dann schätzte er das Stadtkomitee Pyongyang der Partei der Arbeit Koreas hoch, das die Sachen, auf die die Partei großen Wert legt, genau erfasst und die Massen zur Durchsetzung der Ideen und Politiken der Partei mobilisiert. Er hob hervor, die Mitarbeiter des Stadtkomitees Pyongyang der Partei der Arbeit Koreas erledigen mit dem revolutionären Soldatengeist die Sachen, die die Partei wünsche, zuallererst auf dem höchsten Niveau. Dank ihres kämpferischen Arbeitsstils sei das herrliche Bauwerk, die Taschenfabrik Pyongyang, errichtet worden. Die Funktionäre aller Bereiche und Einheiten sollten sich ihrer erhabenen Pflicht vor der Partei und Revolution bewusst sein, an der Spitze der Formation die Massen leiten und einen aktiven Beitrag dazu leisten, in diesem Jahr eine neue Wende bei der Verbesserung des Volkslebens einzuleiten. Kim Jong-un betonte, dass sich die Funktionäre und Arbeiter der Taschenfabrik Pyongyang vom Beginn des neuen Jahres an mit hohem Kampfelan für die Produktion einsetzen, gab seiner Erwartung und Überzeugung Ausdruck, dass sie mit dem Gefühl, dass sie die Taschen für ihre eigenen Kinder herstellen, alle aufrichtigen Anstrengungen für die Taschenproduktion unternehmen und dadurch ihre Pflicht treu erfüllen werden, und ließ sich mit ihnen ein Erinnerungsfoto machen.